Die Einweihung von Compostela. Man darf sich nicht scheuen, es zu wiederholen: Wären die Katharer nicht vernichtet worden, hätte die Geschichte Spaniens und folglich auch die unseres Amerika einen anderen Verlauf genommen. Trotzdem lebt aber unter den Felsen und den Steinen der oberirdischen Erde ein heimliches, heidnisches Spanien weiter, ein viel älteres und tiefer verwurzeltes Spanien als das unter einem ihm auferlegten Christentum. Der Einweihungskult des Mithra, in den sich das Christentum raubend und plündert hineingedrängt hat, um ihn zu verfälschen und zu veräußerlichen, lebt in den Stierkämpfen fort, die in Wirklichkeit ein mithraistischer Gottesdienst sind. Der Stierkämpfer ist der Eingeweihte, das selbst im Kampfe mit den Kräften der niederen Natur, mit dem Drachen, um sie zu überwinden, sie alchemistisch umwandelt. Im Mithras-Kult muss der Stier sinnbildlich getötet werden, damit der Eingeweihte in die Welt höherer Schwingungen des Sonnenlichtes, in die Vergöttlichung gelangen kann. Das alles spielt sich in allgemeinverständlicher Form, also exoterisch, in der Messe, dem Messopfer des Stierkampfes ab. Und das Volk nimmt es in seine tiefe Gemeinschaftsseele auf. In der mittelalterlichen Stadt Medina Celi, arabisch Medina ist Stadt, Celico ist himmlisch, findet einmal jährlich das heidnische, ibero-keltische und mithraistische Fest des Toro Flamigero, des flammensprühenden Stieres, statt, wo man dann gemeinsam sein Feuerfleisch zu sich nimmt, den Wein seines Blutes trinkt und in einem dionysischen Kreise tanzt. Die Legende von und die Wallfahrt nach Compostela ist in Spanien in das mittelalterliche Christentum aufgenommen und entsprechend umgestaltet worden. Miguel de Unamuno schreibt, dass der in Compostela Begrabene ein anderer war. Freilich war es nicht der Apostel St. Jakob, Santiago, der Ältere. Und Louis Carpentier schreibt in seinem Buche »Das Geheimnis von Compostela«, dass Kompost die Bedeutung vom Meister des Sternes hat. Die Wallfahrt ist vorkeltischen, sagenhaften Ursprungs. Die Iberer, angeleitet von den druidischen Magiern, nehmen sie wieder auf. Es ist ein Einweihungsweg über die pyrenäischen Abgründe hinweg. In Wirklichkeit ist es eine alchemistische Pilgerfahrt von Tod und Auferstehung hin zur Milchstraße, auf der Heimkehr zum Sterne des Ursprungs. Am Ende der Milchstraße befindet sich das Sternbild des großen Hundes. Der Apostel Santiago der Ältere hatte immer seinen Hund bei sich. Diesen Weg schlugen der Gott Luke und die Ligurer ein. Er führte auf der Suche nach Hyperborea und nach dem Atlantis der Nordsee bis in die Eisregionen und nicht, wie Carpentier glaubt, bis zum Atlantik. Es ist dies das ewige Urbild, das unvermeidlich auf dem Wege der Einweihung immer wieder auftaucht, den die Pilger der Morgendämmerung, die Wächter der Morgenröte vom Orden des Morgensterns beschreiten. Der Pilgerweg von Compostela ist der Weg des Luzifer, des Morgensterns. Von Compostela geht es weiter nach Stonehenge auf den Inseln Britanniens, welche man alchemistisch Albion, die Weiße, nannte, Avalon. Dem Rest des verschwundenen Atlantis von Helgoland und des Thule vom Polarkreis. Weil er hieran glaubte, vernichtete Hitler die englischen Streitkräfte in Dünkirchen nicht und marschierte nicht in Albion ein. Das war auch der Grund für die Reise von Rudolf Hess in das keltische Schottland. In dem Buch des nordamerikanischen Oberstleutnant Eugene K. Byrd, »The Loneliest Man of the World«, »Der einsamste Mann der Welt«, bestätigt Hess, dass Hitler die englischen Expeditionsstreitkräfte nicht völlig vernichten wollte, wobei er sich seinen Generälen widersetzte. Bezüglich der Legende von Compostela und ihrer Einweihung glauben wir, auf eine hierzu bedeutsame Anmerkung Ezra Ponds hinweisen zu sollen, die er so nebenbei in seiner Studie »The Spirit of Romance«, »Der Geist der Romantik«, macht. Indem er sich auf Shakespeare bezieht, fügt er in Klammern Jacques Père hinzu, das heißt Vater Jacques. Jacques ist Santiago und Jacques war der Gemeinschaftsname oder der Name einer eingeweihten Gemeinschaft von Steinbaumeistern, von Alchemisten, welche die Materie umgestalteten. der Orden der eingeweihten Pilger von Compostela. Hat Ezra Pons seine Werke verschlüsselt? Es ist wichtig, diesem Fingerzeig Pons besondere Beachtung zu schenken, denn er würde uns auf das hinweisen, wenn er über den in der gesamten romantischen Literatur und in den Werken der Troubadoure vorhandenen mystischen Hintergrund wusste. In seiner angeführten Arbeit bezieht er sich auf verschlüsselte, verkahlte Darstellungen. Während unserer Begegnung in Venedig gab er das zu, indem er sein Schweigen brach. Ich habe mich nicht mit den mystischen Gedichten und auch nicht mit der Mystik der Troubadoure befasst. Ich hatte nur mit Literatur zu tun, die sich auf sie bezog. Übrigens hat Pont einige Jahre in England als Sekretär und Freund des Dichters W.B. Yeats, ein Mitglied des eingeweihten Kreises The Golden Dawn, die goldene Morgendämmerung, gearbeitet. Diese Gesellschaft stand in Verbindung mit der Thule-Gesellschaft in München, von wo aus der Nationalsozialismus seinen Ursprung nahm. Der Flug von Rudolf Hess, eines Mitglieds der Thule-Gesellschaft, wird nach Schottland dirigiert, um sich dort mit den Mitgliedern der Gesellschaft vom Golden Dawn zu treffen. Ezra Pond hat das Thema der Magie oder Einweihung nie behandelt, was nicht bedeuten muss, dass ihm diese Dinge unbekannt gewesen wären. Das kann sein Geheimnis gewesen sein. Am Ende seiner Tage lebte Pond mit dem I Ching, dem Horoskopbuch des tausendjährigen China, bei dem er sich täglich Rat holte. Manchmal wage ich zu denken, hat nicht etwa auch Pond in seinen Gesängen oder Kantos, in jenen oft so unbegreiflich anmutenden Gedichten, wie auch die Prophezeiungen des Nostradamus, manches verschlüsselt oder verkahlt? Und hat er uns darin nicht vielleicht auch einen Schlüssel hinterlassen? Die Ähnlichkeit Ponts mit den Katharern, auch er erstieg den Montségur, könnte man aus den folgenden von seiner Hand geschriebenen Sätzen entnehmen. Wir wünschen eine europäische Religion herbei. Das Christentum ist durch die semitische Ansteckung zerfressen. Woran wir wirklich glauben, das sind die vorchristlichen Elemente, die vom Christentum nicht ausgetrieben werden konnten. Jehova ist ein in das Nest Europa gelegtes Spatzenei. Er hat keinerlei Verbindung zu dem Gott Dantes. Sein letzter Begriff von erhabener Liebe und Intelligenz kommt nicht aus dem Alten Testament.